hallo und herzlich willkommen heute zur x-ten Ausgabe, oder besser gesagt zur vor 20. Ausgabe von Sunday Eve Experiment hier bei party107.com. Heute Special Guest nach einem, vor drei Tagen schweren Männertag, denke ich mal, mit dem DJ Kokova, ist das richtig? Und ja. Genau, hallo. Auch von meiner Stelle. Ich hoffe, du hast den Donnerstag gut überlebt und konntest Freitag ausschlafen. Es war hart, aber ich konnte ausschlafen, ja. Wunderbar. Ja, der Rick auch wie immer an unserer Seite, der hält sich heute mal ein bisschen zurück. Den muss ich erstmal sammeln, so wie er gerade aussieht. Hat auch wahrscheinlich ein schweres Wochenende gehabt, einen schweren Samstag. Vor allen Dingen einen schweren Freitag mit mir. Tja, du bist hier von der Skaper-Crew hier aus Dresden. Sag mal was dazu. Sprich, seit wann gibt es euch eigentlich? Was steckt eigentlich hinter euch? Oder wie viele Leute seid ihr? Und ja, wo kann man euch erleben? Mal kurz zusammengefasst. Oder was für die Fragen kommen hinterher? Ja, also wir sind eigentlich eine Gruppe von Leuten, die eigentlich schon seit einer Weile sich mit elektronischer Musik befassen. Ich habe 96 angefangen mit Trambes, eigentlich auch ausschließlich, glaube ich, über ein Jahr lang. Und bin dann halt so peu à peu durch die elektronischen Genres halt irgendwie so gewandert. Das ist dann weitergegangen mit Ninja Tunes, eigentlich auch ein Label, wo ich eigentlich wirklich immer noch ein großer Fan bin von. Und ja, ich habe mit einem Freund zusammen gewohnt. Das ist eigentlich dann eigentlich so ein bisschen draus entstanden oder gewachsen vielmehr. Und ja, wir haben uns dann halt immer so ein bisschen weiterentwickelt. Mehr Leute getroffen so, und das hat eigentlich alles so, schon relativ viel Spaß gemacht, halt Partys zu machen und einfach auch den Leuten einfach ein bisschen eine schöne Freizeitgestaltung zu geben am Abend. Ja, wir haben 2000 ungefähr ein Label gegründet, Apex Recordings, haben da drei Veröffentlichungen rausgebracht von dem Dresdner Produzenten Echtzeit als DJ namens Slide, den ich auch an dieser Stelle nochmal herzlich grüße. Vielleicht hört er ja gerade zu, und die sind eigentlich auch recht gut bei Kompakt vertrieben worden, was jetzt auf alle Fälle auch nicht mehr so einfach ist, da reinzukommen. Dann ist es etwas ein bisschen eingeschlafen mit der ganzen Produziererei. Wir haben jetzt noch einen aktuellen Act, den Sören Machiste, der auf alle Fälle auch ein ganz lustiger Produzent ist und von dem wir auf alle Fälle in der Zukunft auch noch weitere Veröffentlichungen erwarten können. Wir sind jetzt auf alle Fälle wir sind jetzt Skepa, weil wir uns ein bisschen mit dem Namen, wir hatten, wie soll ich sagen, wir haben einfach mal eine kleine Diskrepanz mit einem Club gehabt, der sich so ähnlich nannte, und da haben wir das einfach mal ein bisschen umgeändert, um Verwechslung irgendwie entgegenzutreten, weil wir das einfach auch gar nicht wollten. Ja, und somit sind wir dann zu einer vierköpfigen Gruppe oder so Crew halt so irgendwie erstarkt, sage ich jetzt mal. Und ja, sind jetzt eigentlich so in Dresden, Leipzig, Erfurt, Chemnitz so unterwegs gewesen, um da halt einfach mal den Leuten schöne neue elektronische Musik, was jetzt so mein Anspruch eigentlich auch ist, nahezubringen. Auch einfach ein bisschen was Experimentelles, was Schönes, was Melodisches, wo es einfach auch relativ wenig gibt, so in der, gerade hier in der Stadt und in den anderen Städten auf alle Fälle auch zu wenig. Aber passt schon soweit, ist eine schöne Sache. Thank you. Thank you. er hat sich gesammelt und steigt ein in die lustige Kommunikation. Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt die nächsten Wochen ein kleines Skepa-Spezial zu machen. Du bist ja der Erste. Angedacht ist dann die schicke Voices als Nächster. Haren hat ja vorhin schon gefragt, wie viel ihr seid, beziehungsweise habt ihr vor, euch zu erweitern? Auf alle Fälle, wir sind immer offen für Leute, die sich halt auch genauso in unserem Genre halt irgendwie bewegen. Ist natürlich halt auch immer, jeder hat seinen eigenen Charakter von der Musik und seinen eigenen Style. Der eine ist halt ein bisschen härter, der andere irgendwie ein bisschen, weiß nicht, geht in eine andere Richtung, aber das passt irgendwo alles zusammen und das ist eigentlich auch mit einer Sache, die ich halt auf einer Party halt schätze, wo sich das alles irgendwo schon irgendwo arrangiert zusammen halt, wo alles so irgendwie passt. Also es gibt da halt auch genug Beispiele, könnt ihr mir bestimmt auch recht geben, wo es halt eben nicht so der Fall ist, aber egal, wir sind auf alle Fälle offen. Wir sind 4 Leute jetzt, das eine ist der Sir Manchester, unser Produzent, der jetzt auch in Leipzig in 2 Wochen da mit einem Live-Act vertreten ist, unser Kandidat, der jetzt gerade im Ausland unterwegs ist, der Daniel, den ich auch jetzt hier nochmal grüßen will. Ich hoffe, der hört uns irgendwie zu, was ich glaube nicht. Nicht glaube so, weil er ist irgendwo im Busch, irgendwo in Australien und rennt da rum. Und dann gibt es da halt noch die Voices. Und sie hat auf alle Fälle für eine Frau wirklich auch einen sehr, sehr extrem guten Musikgeschmack. Das muss ich echt mal so sagen. Da gibt es wenig Leute, die so gut bestückt sind. Ja, da werden wir nächste oder in 2 Wochen dann mal reinhören. Wo kann man euch eventuell besuchen im Internet? Gibt's euch da? Ja, auf alle Fälle. www.skepa.de haben wir eine kleine Seite. Da stellen wir uns vor. Da gibt's halt Musik zum Runterladen, Bilder und die aktuellen Dates. Also an alle, die heute Gefallen finden an Skepa, die können sich dann halt im Internet nochmal belesen. Und ich sag mal so, wer meint, der will den Leuten was zuschicken, weil es reinpasst, sollen sie das tun. Gell, Olli? Sehr gern, sehr gern. Wir sind für alles offen und auch Produktionen halt jeglicher Art sind wir auf alle Fälle interessiert. I met a girl in a dream, she was 7 feet high. Juni. dich demnächst zu hören? Also ich bin nächste Woche am 14. in Leipzig. Das ist die Different Styles Part Tour. Das ist eine Reihe oder der zweite Teil einer Partyreihe. Und die Location ist eigentlich sehr, sehr schick. Das ist in Leipzig direkt neben dem Zoo. Also ein ehemaliges Zoo-Verwaltungsgebäude. Und das wird auf alle Fälle sehr, sehr schick. Da werden wir auch wieder unterstützt, wo wir auf alle Fälle auch, oder ich speziell, sehr viel Wert legen, dass da halt auch eine Animation, die dann halt auch angemessen halt, sag ich mal, jetzt so die Musik ein bisschen unterstützt, dass das halt alles irgendwie schön, schick und zusammenpasst. Da haben wir den Dennis, das ist so cool Kino, den ich auch grüßen möchte, damit hier niemand zu kurz kommt. Und der macht auf alle Fälle auch sehr, sehr schicke Sachen auf die Augen für die Leute und das, denke ich mal, wird eine sehr, sehr schöne Feier werden, wie es eigentlich immer in Leipzig halt der Fall ist. Und gibt es in Dresden demnächst noch ein Date? In Dresden ist dann gleich einen Tag später, am 15., aber das ist, da bin ich bloß am Start bei der Stereo Jack Tour. Und ja, da würde ich auch auf alle Fälle die Leute herzlichst einladen, da mal vorbeizuschneiden. Ich habe gelesen, es soll ein Whatever sein. Für die, die sich jetzt fragen, wo müssen wir da hingehen? Im Internet zu finden unter www.whatever-itsme.de. Schaut rein, beziehungsweise kommt abends vorbei. Ja, ich nehme heute mal den Rick die Frage ab. Wie sieht es eigentlich bei dir so aus mit Eigenproduktion? Ist da irgendwas zu erwarten oder hast du ein Projekt geplant oder hältst du dich eher zurück und überlässt das anderen Leuten und spielst lieber denen ihre Konserven auf? Wie sieht's da aus? Projekt würde ich gerne machen, wenn ich halt die Zeit dazu finden würde, und es ist auf alle Fälle halt ja schon ein weites Feld, halt wirklich so das genau zu produzieren, was man halt möchte. Aber ich bin auf alle Fälle mit den Magister halt am Arbeiten. Was halt daraus wird, das wird sich zeigen. Wir werden das auf alle Fälle in Ruhe und ausgewogen dann einfach mal reifen lassen, denke ich mal. Ja, okay, cool. Na, ich freue mich auf alle Fälle drauf. Vielleicht gibt's mal eine Promo, obwohl das mittlerweile ja immer schwerer wird, irgendwie Promos zu verteilen. Promo hin, Promo her. Tja, an dieser Stelle würde ich sagen, ja, das war's, was das Interview angeht, oder? Willst du nochmal allgemein grüßen? Okay, Grußecke fällt heute flach. Wir grüßen an dieser Stelle wie immer alle, die uns zuhören. Unsere Groupies, hahaha. ja, du hast noch jemanden, Rick? Ich sage an dieser Stelle immer noch Infos wie immer bei www.bang.de und ja, next www.bang.dj, wenn es klappt, es wird schon klappen, ich denke schon. Und ansonsten, ja, für den Club, für die Stereo Jack Tour www-whateverit'sme. Scheiße, es war falsch, ich weiß es. Ich schneide Schnitt. Egal, klickt einfach whatever, schreibt einfach whatever ins Spi bei Google rein. Ihr werdet schon auf die Seite kommen und der Rick hat auch noch jemanden zu grüßen. Ich denke mal, sind wir 10 Frauen auf einer Hand. Tschüss. Soll ich jetzt anfangen bei A bis Z? Tja, an dieser Stelle sage ich nochmal herzlichen Dank an alle, die zu unserer Bang-Geburtstagsparty waren und dort kräftig gefeiert haben. Und vor allen Dingen vielen Dank an Andreas, meinen Begleiter dieses Jahr oder das letzte Jahr, und der hoffentlich weiterhin noch mir zur Seite steht und ordentlich bangt. Dann an dieser Stelle Schluss für heute. Freut euch in 2 Wochen auf die Voices. Schade, dass es keine Bilder dazu gibt. Und das schneiden wir jetzt weg. So, das waren wieder 2 Stunden Sunday Eve Experiment. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das ist der erste Teil der Skipper-Nacht. In 2 Wochen Number 2 mit DJ Voices, die sicherlich ähnlich musikalisch antreten wird. Ich hoffe, ihr schaltet rein und für heute eine wunderschöne sommerliche Abendnacht. Bye. Thank you.